Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Ein warmer, sonniger Samstagvormittag und wir lauschen am offenen Wohnzimmerfenster der Pott-WG. Oh Leute, mir tun die Ohren schon ganz weh. Ich habe schon so viele Podcasts gehört, die kommen mir schon aus den Ohren wieder raus. Wie geht's denn euch so? Naja, war ein netter Ausflug, würde ich sagen, oder? Ja, doch. War doch das eine oder andere Schmankerl schon dabei, ne? Aber sie sind doch extrem unterschiedlich. Also die ganzen Podcasts, die ich bis jetzt gehört habe, und das waren einige diese Woche, also sowohl qualitativ wie auch stilmäßig ein totaler Unterschied. Ja, das ist wie du hast die Augen zu und langst in die Lostrommel und ziehst irgendwas raus. Aber ist cool, ist abwechslungsreich, also... Ich wollte gerade sagen, also wenn es immer dasselbe wäre, das wäre ja dann auch langweilig. Na, könnte man auch Fernsehen schauen, ne? Ja, so ja. Standardberieselung, ne? Ja. Und was mir vor allem gefallen hat, ist, wenn du einigermaßen aktuell die Podcast hörst, kannst du auch auf Twitter und überall noch die ganzen Kommentare der anderen mit verfolgen. Und es findet doch bei einigen Podcasts leider viel zu wenig, aber doch einige Kommentare dann statt und so weiter. Also ich finde den Austausch sehr spannend, die bei Radio oder sowas weniger da ist. Na gut, ich sag mal, beim Radio konsumierst du ja nur, ne? Bist ja nur der Empfänger, aber hier kann der Empfänger gleichzeitig zum Sender werden. Ja, wobei das schade ist bei vielen. Also wenn ich da höre, 53 Sendungen gemacht und dann gucke ich mal, also ich bin ja so ein Typ, ich mache ja viel über iTunes auch, ne, um mir die Rezension auch anzuhören oder zu gucken, Entschuldigung. Mhm. Und dann sehe ich da irgendwie eine Handvoll Rezensionen bei 53 Folgen oder 54 oder so. Das ist schon sehr wenig, glaube ich, was da zurückkommt. Ja, es ist zu wenig. In iTunes sowieso. Also ich habe eh das Gefühl, dass die wenigsten Leute bei iTunes ihre Rezensionen reingeben. Also mehr ist ja irgendwo dann auf der Podcaster-Webpage zu finden. Mhm. Gut. Da darf man aber auch gar nicht so böse sein, wenn nicht jeder irgendwie seine schlechte Laune, die er über einen Podcast hat, gleich nach dem ersten Hören in iTunes reinkippt und sagt, so jetzt rechne ich mit dir ab. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen und so jetzt ja auch auf die Podcast-Schiene gekommen sind, ne? Und ihre Sendungen als Podcasts anbieten. Also wo ich auch sehr überrascht, wie ich das gesehen habe. Mhm. Immer mehr, ja. Immer also in mehr, der Schweiz ja. Ist das ein Riesentrend. Mhm. Ja, in Deutschland auch. Jo. Mhm. Obwohl man selbst da bei den Beiträgen zum Teil dann so Geschichten hat. Und dieser Teil des Beitrags ist Ihnen jetzt aus rechtlichen Gründen bla bla bla. Können wir das nicht senden und dann hast du so ein paar Sekunden Stille. Die schneiden ja. Dann noch nicht mal die Stille raus, sondern du hast dann die Stille dabei. Sehr schön. Oder verschwommen, so wie bei Quarks und Co. zum Beispiel. Oder wir plötzlich mitten im Beitrag verschwindet irgendwas aus rechtlichen Gründen. Ja, da hast du ja meist den Ton noch und das Bild verschwommen oder so. Ne? Also ich glaube, so war das, ja. Naja, das hat sich ja demnächst auch alles, ne? Weil wir zahlen ja alle eine Abgabe. Aber okay, wo wir hier gerade sitzen, können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten, wie man überhaupt so eine Aufnahme mal startet, oder? Mhm. Dann können wir endlich auch mal etwas beitragen. Ja, da muss man nur ein Thema spielen. Aber wie funktioniert denn das jetzt überhaupt? Also, ich habe jetzt da, ich stelle es einmal her, ich habe da einen Mac, beziehungsweise einen Rechner. Und jetzt? Und jetzt muss ja irgendwie der Ton mal da rein, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Mhm. Also ich weiß, ich habe hier ein Mikrofon on board. Mhm. Und ja, das langt doch eigentlich, ne? Also Webcam brauche ich ja in dem Fall gar nicht. Naja, in der Theorie langt es schon. Ne? Man muss da ja noch ein paar Sachen bei beachten. Also gerade wenn man mit einem Notebook arbeitet. Na, schau mal, ich stelle es da jetzt mal her und schau mal. Was macht man da jetzt? Reden. Erst anmachen. Ja. Fahr mal hoch die Kiste. Ja, das dauert in der Zeit. Setz dir nur einen Kaffee auf, bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja, also im Grunde genommen hat Raiden ja nicht Unrecht. Notebook aufklappen und Aufnahmeprogramm starten, also ganz grob, ne? Notebook aufklappen, Aufnahmeprogramm starten, ins Notebook quatschen, Aufnahme stoppen, vielleicht nachbearbeiten und dann hat man das Ding schon mal wenigstens im Kasten. Aber Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ich habe vor ein paar Tagen jetzt einen Podcast gehört. Die haben das, glaube ich, genauso gemacht. Das Problem da war allerdings, der hat während der Aufnahme auf der Tastatur etwas geschrieben. Und ich habe das auf dem Kopfhörer angehört. Ja. Also ich habe fast Kopfschmerzen bekommen. Das glaube ich dir. Also wenn man gerade mit Notebooks, das ist ja ein Gehäuse. Und wenn man dann beigeht und Raiden! Du sollst die Kaffeemaschine aufsetzen, nicht zerlegen. Der macht da einen Terror in der Küche, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also wenn man jetzt so ein Gehäuse hat wie so ein Notebook, wo alles in einem Gehäuse ist und man tippt jetzt auf der Tastatur rum, natürlich muss man da, also ich empfehle dann in dem Augenblick tatsächlich, wenn man eine Themenliste hat oder so, sich was auszudrucken, was handschriftlich zu notieren und das Gerät selber nur als Aufnahmegerät zu benutzen. Natürlich ist schöner ein externes Mikrofon. Also wenn man beigeht. Was mir bei einigen Rechner aufgenommenen Podcasts oder in der Nähe des Rechner aufgenommenen Podcasts auffällt, ist dieses Mitaufnehmen von Rechnergeräuschen wie Mailprogramm, Chatprogramm und solche Geschichten. So, lästig. Der Kaffee ist fertig. Ich will auch einen Kaffee. Da, bedient euch. Becher. Das sind Zuckerstückchen. Dankeschön. Danke. Bitte. Schwarz. Bah, Zucker. Zucker und Milch. Nee. Sie ist so blank. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, mit einem Laptop, also mit einem Mikrofon in einem Laptop anzufangen oder nicht? Es ist schwierig. Also ich würde schon jeden raten. Ehe nicht. Nee, ein paar Mark für ein Headset ausgeben und dann wirklich weg von dem Rechner und dann hat man das Mikrofon auch relativ nah am Mund dran, würde ich sagen. Ja, aber gut, das mit den Headsets ist ja auch nicht unbedingt so ganz so einfach. Also weil da habe ich schon Brummen gehört oder so irgendein komisches Knacken drin oder Unterbrüche, weil es ein Funk-Headset war. Auf was muss man da so achten? Also kann ich irgendeins nehmen oder ist es egal? Also ich denke, das kommt halt drauf an, was man vorhat und was man dafür ausgeben will. Also ich denke jetzt nicht, dass man das Onboard-Mikrofon nimmt, so wie es wir jetzt da haben. Also ich denke schon, wenn das jemand professioneller macht, dass der sich da später mal was Hochwertigeres nimmt. Aber jetzt für den Anfang, erstmal zu schauen, wie es ist, denke ich mal, tut es ja bestimmt das Standard-Laptop auch, oder? Mhm. Um erstmal zu testen und mal zu prüfen und... Was haltet ihr von der Idee? Also das ging mir einfach so durch den Kopf. Ich habe ja ein iPhone und ein Mac. Und da kann ich ja zum Beispiel auch die Kopfhörer, die haben ja auch ein Mikrofon drin, das am Mac anschließen und so aufnehmen. Was haltet ihr von dieser Idee? Wenn man sich dann tatsächlich, also das ist ja in einem Kabel drin und wenn man das nicht einfach runterhängen lässt und am Pullover oder T-Shirt schleifen lässt, dann sollte das auch so ein bisschen Disziplin, Kabel nach vorne halten und dann in Richtung Mikrofon sprechen. Dann bei dem Mikrofon würde ich auch sagen, nie direkt rein. Das hat ja kein Filter vor. Die Luftgeräusche bei der Sprache und so, wenn die da reinkommen, dann überdröhnt das ganz schnell. Aber das lernt man beim Ausprobieren, denke ich. Aber möglich ist natürlich sowas. Und sicherlich auch viel besser, als direkt im Notebook das Mikrofon zu nutzen. Ja gut, aber ich glaube, geschickter ist, wenn man vorher dann offline geht oder in dem Flugmodus, dass dich dann bei der Aufnahme jemand anruft. Das ist natürlich ungünstig, ja. Und vor allem diese GSM-Geräusche, habe ich auch schon bei gewissen Podcasts gehört. Die sind natürlich auch relativ schlecht. Und die sollten ja beim Flugmodus nicht dann kommen. Also, ich würde sagen, wir einigen uns drauf, nachdem der Rechner jetzt mal hochgefahren ist. Wir nehmen jetzt einfach einmal das Onboard-Mikrofon, oder? Nee, da hat ja der Dr. Kräse gesagt, dass nicht unbedingt. Also eben entweder Onboard-Mikrofon, besser vielleicht ein Headset. Auch eine Möglichkeit ist, das Mic vom Smartphone zu nehmen. Die Frage ist natürlich auch, wieso nehme ich nicht einfach nur das Smartphone? Also einfach so auch wegen dem Computergeräuschen. Hm. Weil hat doch auch jeder ein Smartphone. Und die können ja so schlecht nicht sein, weil wir quatschen ja sowieso dauernd. Das wäre auch meine erste Wahl, direkt das iPhone benutzen oder das Smartphone benutzen. Dann aber tatsächlich mit Headset, also mit dem zum Beispiel mitgelieferten Headset. Hier die EarPods oder sowas. Mhm. Damit man es nicht ständig in der Hand hat. Weil sonst hat man wieder das Mikrofon am Gehäuse, das Gerät in der Hand selber und über das Gehäuse und die Finger übertragen sich ja auch die Töne dann. Alles. Ja, aber wenn man das doch einfach flach irgendwo hinlegen kann, möglichst irgendwo auf was Weiches oder so, dass es nicht mitschwingt. Naja, da musst du aber wieder nachgehen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine gesunde Haltung ist. Ich habe dann doch lieber das Headset. Also das eingebaute Mikro ist schon extrem gut. Also ich habe schon nicht für einen Podcast, sondern so Audioaufnahmen gemacht oder Audiomitschnitt von irgendwas gemacht. Gell, du singst? Ich zum Beispiel. Okay. Und das iPhone-Mikro ist mit Software dafür schon extrem gut. Also iSetWord zum Beispiel, das ist sehr, sehr empfindlich, das Mikro. Man muss da nicht direkt daneben sitzen und muss fürchterlich brüllen, sondern kann ganz normal in normaler Lautstärke sprechen und kriegt das sauber aufgenommen. Und das müsste für einen Podcast doch dann auch funktionieren. Ja, sicherlich. Aber du hast vorher gesagt, wegen Singen. Wie ist denn das? Also dann gehe ich ja am besten, nehme ich mein Smartphone, gehe ins Badezimmer, weil da halt es ja schön, dort singe ich auch gerne, und nehme da auf, oder? Wenn du gerne einen singenden Podcast machen möchtest, denke ich, ist das kein Problem. Aber ich würde mal sagen, so normalerweise setzt man sich ja in einen Raum, der nicht gerade leer ist oder einen Hall fabriziert, oder? Wieso? Ich singe ja auch unter der Dusche und nicht im Schlafzimmer singe ich relativ selten. Aber ich denke, das ist ein Thema, was du nicht veröffentlichst. Nee, es geht mir ja nur um die Stimme. Ich will ja meine Stimme schön auf den Podcast reinbringen. Also, und Hall tönt doch irgendwo schön. Also das ja? Nicht? Ich glaube nicht. Viertelstunde, deine Stimme mit Hall. Ich glaube nicht, dass sich das viele anhören werden. Ja, also in jedem Gesang ist doch auch Hall drin, ob ich jetzt quatsche oder singe. Der ist aber nachträglich eingefügt. Ja, wieso soll ich mir diesen Aufwand machen, wenn ich ihn direkt habe? Ich würde das vermeiden. Hall würde ich vermeiden. Wenn solche Effekte dann nachträglich, aber nicht schon bei der Aufnahme. Die Aufnahme so sauber und so schön, wie es nur geht, ohne irgendwelche Nebengeräusche und Effekte. Ja, also würdet ihr denn aufnehmen? Also es gab da ja mal so ein schönes Buch, da war ein Tipp da drin. Da hieß es, die beste Aufnahme hast du, wenn du dich im Schrank versteckst. Ja, oder neben vielen Büchern. Ja, genau, schallschluckende Materialien. Okay, also dieses Buch habe ich zufälligerweise auch gelesen. Im Übrigen kannst du es mir mal wiedergeben. Okay, kann ich dir, nur dort steht nicht im Schrank drin, sondern gegen den Schrank, gegen den offenen Schrank. Ja, wir übertreiben ja gerne. Also, ich weiß nicht, was du für eine Wohnung hast mit Monsterschränke drin. Also, wenn ich mir vorstelle, in meinen Kleiderschrank Aufnahmen zu machen, also das gibt höchstens 5 Minuten, weil dann bin ich erstickt. Ich muss ein paar Kleider rausnehmen. Nee, aber tatsächlich in einer Umgebung, die schallschluckend ist und da ist ein Bücherregal, na gut, nicht jeder hat eine Bibliothek zu Hause, da ist ein vollbelegtes, mit Teppich ausgelegtes Wohnzimmer oder so, mit Bildern an der Wand und ein paar Blumen oder so, sollte da doch durchaus ausreichend sein. Also ich würde es nicht in der Küche und nicht im Badezimmer machen. Ja, zum Beispiel. Und was mache ich jetzt, wenn ich gar nicht zu Hause aufnehmen will, sondern unterwegs bin und ich möchte einen Reisepodcast machen? Dann habe ich keinen Bücherschrank und dann habe ich keinen Kleiderschrank und ja, dann kommt es auf die Umgebung an, würde ich sagen, und auf die Nachbearbeitung. Weil viele Umgebungsgeräusche lenken ja auch von dem ab, was du erzählen möchtest dann, oder? Oder aber sind also, unterstützen das Ganze. Ich glaube, so Aufnahmen in einem Park oder sowas mit Vogelgezwitscher oder einem Bächlein, was plätschert. Genau, oder im Café natürlich. Oder was? Ein Telefon. Das ist bestimmt der Hermes. Ich schau mal. Der Hermes-Attentäter. Göttlich. Naja, also ich kann mir das auch im Café, also wenn ich zum Beispiel Podcast als Café-Tester oder so, da ist natürlich sowas unterstützend. Aber wenn ich jetzt vor der rechten Boxe an der Bühne einer Metalband stehe und versuche mit meinem iPhone noch einen Podcast hinzukriegen, ist das sicherlich kontraproduktiv, würde ich sagen. Also suche ich mir einen Ort aus, der entweder das, was ich mache, unterstützt oder nicht nervt und laut mit in die Aufnahme reinlärmt oder eben möglichst daheim in einer hallschluckenden Umgebung. Genau sowas meine ich. Okay. Oh, da bin ich wieder. So, Hermes-Paket, den mache ich später auf. So. Ah. Wo war denn jetzt gerade? Umgebung, wo nehmen wir auf? Haben wir gerade drüber gesprochen. Wo ich dich gerade so rascheln gehört. Ich glaube, rascheln im Podcast ist auch nicht toll, oder? Ja, einfach weil es stört. Oder hat das noch andere Gründe? Ja gut, ich denke mal, wenn man Kopfhörer auf dem Ohr hat und dann kommt irgendwie so ne? Ja, ist immer die Frage von der Lautstärke, aber wenn es dazu passt. Nicht? Ja, ich weiß nicht, also ich traue mich jetzt das Paket nicht mehr anlangen. hier. Es passt ja auch nicht unbedingt. Also wir haben ja keinen. Aber ich bin ja froh, dass er überhaupt die Pod-Wiki gefunden hat. Naja. Ja gut, jetzt haben wir das Ding aufgenommen, haben wir das und haben das auch irgendwie auf den Computer gebracht. Was jetzt? Naja, ich denke mal, jetzt werden wir es dann beerben, oder? Was jetzt? Bearbeiten. Was muss ich denn da bearbeiten? Naja, ich denke mal... Dein Geraschel rausnehmen, oder was? Naja, könnte man bestimmt, wenn man die richtige Software hat und sich da wegen einarbeitet, denke ich mal, geht es ruckzuck. Booster, lange Pausen, vielleicht ein kurzes Störgeräusch, wo man nicht gerade geredet hat oder so, dass man das so ein bisschen mit wegkürzt und rausnimmt und so, damit das Ganze ein bisschen glatter wird, wenn man sich versprochen hat und nochmal neu angefangen hat. Also bei der Aufnahme pausiert man ja nicht ständig, dann redet man ja durch. Und solche Sachen nimmst du dann über eine Software raus. Und da gibt es eine ganze Menge Software. Also auch je nach System. Also ich favorisiere ja selber Audacity. Audacity ist ein Open-Source-Programm, also quelloffene Software. Die gibt es auch für jedes Betriebssystem, also zumindest was die Rechner angeht. Damit mache ich das zum Beispiel ganz gerne. Dazu gleich eine Frage. Ich bin auch über dieses Audacity, wie auch immer, gestolpert. Und da war ich jetzt gerade verwirrt. Die einen sagen Audacity, die anderen sagen Audacity. Ist das das Gleiche? Und wie spricht man das richtig aus? Wisst ihr das? Interessiert mich jetzt einfach gleich. Ganz ehrlich, das ist mir Latte, das ist wie Dialekt. Ob du nun Audacity sagst oder Audacity, also ich finde, da steht. Aber das ist immer das Gleiche. Ja, es ist dasselbe gemeint. Ah, okay. Nein, ich dachte einfach, vielleicht sind das verschiedene Softwarepakete. Also das Symbol ist zumindest immer das gleiche. Oh, okay. Ergo wird es dieselbe Software sein. Ja. Gut. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen. Faszinierend. Das ist aber nicht die einzige Software, die man benutzen kann. Was gibt's noch? Also. Der Range hat dann noch so ein witziges Ding. Ja, gut, der Range dann mal auf Bezahlen. Ich habe so eine Bezahlsoftware. Also ich benutze zum Beispiel für meine Geschichten immer diese Magic Music Maker. Den habe ich mir mal vor bei meiner zweiten, dritten Folge oder was habe ich mir den gekauft. Muss ich dazu sagen, das war so ein MyDeals-Angebot, der war ziemlich günstig. Und damit schneide ich halt und passe halt Lautstärke und so Geschichten auch mit an. Aber den gibt es nur für Windows, oder? Oder gibt es den auch für andere? Ich denke, dass ein gutes Portal dazu ist unter Mac, weil ich weiß gar nicht, ob es den unter Mac gibt, aber ich glaube nicht. Aber ich habe ja ein Smartphone, da kann ich mal kurz nachgucken. Zack, Moment. Schaut nicht so aus. Also nur für Windows. Ja. Also ich denke mal, das ist ein Windows-Programm, ja. Mhm. Aber ich weiß, ein Bekannter von mir, der hat so ein MacBook Pro. Und da ist so dieses GarageBand drauf. Und das ist, also nimmt sich nicht wirklich was, sag ich mal, zu diesem Magic Music Maker. Also von der Art her sehr ähnlich. Funktioniert das also auch? Ja, doch. Also. Also mit Mac müsste ich mir gar keine extra Software besorgen, weil GarageBand macht das. Wenn das, die ist gratis dabei. Also wenn ich einen Mac kaufe, ist der dabei. Ja. Also kostet gar nichts. Und ich glaube, die bieten sogar auch schon einige Features an für Podcasts eben. In der Software an sich. Ach ja. Ist da etwas dabei, was ich brauche, was ich bei anderen nicht habe? Oder was meinst du mit Feature? Was brauche ich da? Naja, zum Beispiel bieten die, was ich gesehen habe, so Jingles und so Geschichten an. Okay. Oder was ich mal gesehen habe bei meinem Kumpel da, das ist eben, dass es da ein eigenes Aufnahmeprofil gibt für Podcaster. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenspielt, aber zumindest kann man da, wenn man da auf was Neues erstellen geht, gibt es da verschiedene Profile oder Auswahlmöglichkeiten, ob man jetzt singt oder ob man jetzt einen Podcast macht oder ob man Musikinstrumente aufnehmen will und so Geschichten. Also ob das dann später eine Auswirkung hat, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe mich damit nie befasst. Aber ich habe halt gesehen, dass es das gibt. Aber du sagst, du brauchst es auch nicht unbedingt, also diese Zusatzdinger. Och, nö. Oder schon? Also, nutzt du das? Denn was bitte? Ja, diese Zusatzfeatures, die da im GarageBand drin sind. Ich benutze GarageBand nicht, keine Ahnung. Aha, okay. Ich habe ja hier, wie gesagt, Music Maker und ich denke mal, das ist Geschmackssache und man gewöhnt sich halt, der eine gewöhnt sich an das Tool, der andere an das und oh. Aber der Kaffee wird kalt, so. Gut. Und sind diese Programme schwierig zu lernen? Ja. Also, ich würde mal sagen, das ist wie bei jedem Programm. Du fummelst dich da rein, also du machst das Programm an, du probierst da einige Male und dann weißt du schon mal so ein bisschen. Und wenn du mehr wissen willst, das gibt hier auf diesem Videoportal YouTube, gibt es zu fast jedem Programm vernünftige Anleitungen. Also, wie heißen sie? How-tos. Tutorials. Wie du was machst, genau. Tutorials, genau. Cool. Ja. Und da kann man auch eine ganze Menge lernen. Also, so mache ich das zum Beispiel, wenn ich mir ein neues RAM beschafft habe und das lernen möchte. Dann gucke ich mal, ob es da ein vernünftiges Video für gibt. Das habe ich bei Grafikprogrammen genauso gemacht. Ja, also man... Ja, muss ich jetzt da keine Woche Urlaub mehr nehmen, um sich da reinzufriemeln, sondern es geht eigentlich ziemlich gut, sehr schnell. Aber man kann sich das doch eigentlich auch sparen, oder? Ich meine, dann nimmt man das halt irgendwie so nett auf und lässt das laufen und dann ist das gut oder stört das sehr. Muss man das bearbeiten? Bietet sich schon an, also gerade um Pausen, wie gesagt, und so Knackgeräusche rauszuholen oder rascheln, weil da, ich denke mal, es gibt halt unterschiedliche Hörer und andere empfinden es halt als nicht störend, die andere als störend, als lästig. Darum sollte man das eigentlich schon ein wenig beerben. Und sei es bloß, um die Lautstärke anzupassen und so Geschichten. Lautstärke anpassen? Auf was muss ich denn das anpassen? Naja, zum Beispiel, also es gibt ja Podcasts, die haben einen Abspann zum Beispiel oder haben ihre eigene Musik, ihren eigenen Jingle. Mhm. Und zum Beispiel kann man ja dann so Geschichten machen, dass man kurz vor Ende oder wenn man weiß, man hat jetzt als Beispiel 3 Minuten gesprochen und hat einen Jingle von 30 Sekunden oder so, dass man das praktisch dann im Hintergrund laufen lässt, wenn man sich verabschiedet oder so. Und dann muss ja logischerweise meine Stimme zu hören sein, laut und deutlich, aber dennoch im Hintergrund leise den Jingle, also die Musik des Abspanns, was man trotzdem vernehmen kann. Okay. Ja, oder ja. Am Anfang, wenn man Jingle hat, dass man den langsam ausblendet und dann schon reinreden kann und so solche Sachen. Also nicht einfach hart davor und hart dahinter schneiden. Also man könnte es ja dann theoretisch auch schon wieder so wie eine Art DJ sehen. Man hat hier so ein fettes Mischpult und kann dann da ganz viel Schmuh treiben, wenn man sich den auskennt. Soweit sind wir noch lange nicht. Nein, aber. Aber wegen Lautstärke, wie sieht das aus? Also mir ist aufgefallen, wo ich so die letzten zwei Wochen diese Podcasts gehört habe, dass die auch in sehr unterschiedlicher Lautstärke sind. Also wenn ich das bei mir auf dem Smartphone angehört habe, der eine war laut, der andere war leise, ich musste da dauernd Lautstärke anpassen. Lässt sich das nicht irgendwie einheitlich machen? Also weil ich finde das ein bisschen störend, oder nicht? Kannst du ja einen Standard definieren? Nein, ich weiß es nicht. Also. Ja, sicherlich lässt sich das, also da gibt es ja so ein Standardprogramm, was seit Jahren oft und viel benutzt wird. Das heißt, das wäre? Levelator. Also für mich war das am Anfang auch so ein, ja, was ist ein Levelator? Ich habe das nicht so ganz begriffen und habe mich dann mal versucht, da einzulesen in so einem Levelator. Und der macht eigentlich nichts anderes als verschieden laute, ja, Geräusche, Stimmen sind ja auch Geräusche. Also wenn sich zwei Mann unterhalten, der eine sitzt ein bisschen weiter vom Mikro weg, weil du nur eins hast, so ein Tischmikrofon zum Beispiel, und der andere ist näher dran, dann versucht dieser Levelator, beide Stimmen auf für das Ohr gleichmäßig laute, ja, auf wie soll ich das erklären, auf eine gleichmäßige Lautheit zu bringen. Das hört sich jetzt vielleicht auch doof an, aber so, dass für dich beim Hören das Gefühl entsteht, sie haben oder sie sitzen beide nah am Telefon, Blödsinn, am Mikrofon, ja. Und du hörst beide gleich gut und so. Das macht praktisch ein Levelator. Und das kostet was? Oder ist das überall drin? Oder was? Ich kenne Levelator nicht. Was ist das? Also ich glaube, ist das eine zusätzliche Software oder das? Ja, klar. Ist da, aha, okay, gut. Ja. Und die kostet was? Weißt du das? Keine Ahnung. Okay. Also ich kenne die Software persönlich auch nicht, also noch nie damit gearbeitet. Aber jetzt, wo der Name erwähnt worden ist, so ganz hinten erinnere ich mich irgendwie an die Software. Also zumindest, dass ich sie schon mal gehört habe, aber nie benutzt. Hier steht's doch. Guck mal auf dem Bildschirm. Also ich sehe hier Download für, für Windows, für OS X, also Mac, Linux. Ich sehe viel Support, aber ich habe auf der Seite irgendwo, oder seht ihr hier einen Preis? Ein Donate-Button, ein Spenden-Button ist da. Aber kein Kauf oder so. Ja, es steht da freie Software. Also nehme ich an, sie kostet nichts. Freie Software? Freie Software kostet nichts. Genau. Ja, aber ihr ist halt Englisch jetzt, hier, ne? Ja, gut, also zum Downloaden, also so weit Englisch kann ich, glaube noch. aber wie sieht das aus? Ihr habt gesagt, ihr braucht diesen Levelator nicht. Wie macht ihr das? Naja, also ich denke mal, dass meine Bezahlsoftware, also mein ja, Magic Music Maker, dass der das schon von Hause auf mitmacht. Ah, okay. Und bei dir, Dr. Crazy? Ich mache das anders. Nee. Also erstmal, das Problem ist ja, ich habe einen Podcast mit mir selbst. Ich quatsche ja nur gegen meinen Monitor. Ich persönlich brauche ja also für mehrere Personen keine Anpassung. Wofür ich das nutze, also jetzt nicht die Software, sondern die Funktion, ist, dass die Lautstärke meines Intros mit meiner Stimmenlautstärke in etwa übereinander stimmt. Und da nehme ich NapDeans, der relativ neu ist und sich auch, ich denke mal, unter Castern schon etabliert hat. Und das ist Auphonic, also auphonic.com. Da kann man dann seine Audiodatei hochladen, kann gewisse Filter zutun, unter anderem auch einen Levelator, und kann die bearbeiten lassen. Kann noch ein bisschen mehr Sachen machen, wie seinen Podcast taggen und ein Bild hinzufügen. Aber wichtig ist halt die Bearbeitung der Hintergrundgeräusche, ein Rauschen rausfiltern, Levelator und so weiter. Und bekommt dann per E-Mail eine Nachricht, wenn es fertig bearbeitet ist, und kann sich das von der Seite wieder runterladen. Oder direkt auf seinen Webspace laden. Aber so weit sind wir längst noch nicht. Aber das kostet was? Nein, ist kostenlos, absolut. Also das auch nicht. Ah, ja, das ja. Ist noch praktisch. Ja. Das ist eine Firma, die, wenn ich das richtig verstanden habe, professionelle Software für Firmen machen will. Und die benutzen praktisch die Podcaster. Wir sind ja benutzt als Podcaster. Also die benutzen die Podcaster, um diese Software zu verbessern. Was natürlich toll für die Podcaster ist, weil sie haben einfach mal ein kostenloses Tool, womit sie sich selber viel Arbeit abnehmen können. Gut, jetzt haben wir über Audioaufnahmen gesprochen. Wird es denn mit Video wesentlich komplizierter? Mit Auphonic nicht wirklich. Nee, ich meine jetzt generell. Nö. Nö. Außer, dass du solltest bei deiner Kamera, wenn du Videopodcasts machst, also mit der Kamera jetzt, ja, solltest du vielleicht darauf achten, dass du jemanden zusätzlich hinter die Kamera stellst, damit Schärfe nachgeregelt wird und vielleicht für genügend Licht sorgen, dass das nicht absolut dunkel wird und so. Aber das ist Standard wie bei der Fotografie auch, denke ich mal, oder? Aber da brauche ich eine zusätzliche Kamera. Ja, weil sicherlich. Ich habe zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es einen Podcast, einen Videopodcast, den ich gesehen habe, von Judy TV. Die macht das mit iPhones. Was haltet ihr davon? Mit dem iPhone? Ja. Also iPhone auf den Tisch oder Regal stellen und dann... Nee, sie macht da Interviews und hat 3 verschiedene iPhones und schneidet dann das irgendwie zusammen. Und das ist eine harte Qualität. Also die Qualität fand ich toll. Also ich gehe mal davon aus, dass sie dann die iPhones irgendwo auf dem Ständer hat. Und, ja, klar. Hey, das ist keine schlechte Idee. iPhone-Videoqualität ist großartig. Ja. Mhm. Also ja, und schon das 4er hat ja 720p oder so mit der Kamera, ne? Ja. Und ich habe heute einen Podcast gesehen von einem Padlife, und der hat so ein Unboxing gemacht, also hat er so ein Gerät ausgepackt und das hat er auch mit dem iPhone gemacht. Das hat er auf jeden Fall mehrfach betont, und aber ich fand die Qualität auch recht gut. Also dann brauche ich ja gar keine Videokamera. Wie sieht es bei dir aus, Reiden? Du machst doch diesen Kochdings da. Wie heißt der? Küchenvoodoo.com. Küchenvoodoo. Dort arbeitet ihr aber mit einer Kamera. Also, ja, da haben wir eine Videokamera. Ist das einfach irgendeine Videokamera oder brauche ich da was Spezielles? Eine richtige Fernsehkamera? Oder wie sieht das aus? Da müsste ich jetzt mal deine Freundin fragen, weil mit der habe ich mich ja mal kurz zusammengeschlossen und habe mich da beraten lassen. Meine Freundin. Okay. Ja. Also ich nehme an, das ist Pirate und du meinst Freundin einfach als Kollegin und dann ist es auch deine Kollegin. Alter, was ist los? Ja, das Küchenvoodoo macht ihr ja mit einem Camcorder, richtig? Ja, genau. Den HD-Aufnahmen. Jupp. Aber das ist so ein ganz normaler Camcorder, mit dem ich auch meine Ferienaufnahmen mache. Genau. Ist das was Spezielles? Naja, also ich sage mal, der nimmt halt den HD auf. Ja, klar, und, das macht ja jede gute Kamera. Ja, mittlerweile, ja gut. Und ansonsten ist das echt wenn man sich die Qualität mal anschaut, was das Ding rausschmeißt, also macht die echt wirklich ein super Bild. Camcorder ist halt nett, also wenn du irgendeine Kamera dafür benutzt, ist halt nett, weil du Audio anschließen kannst, sinnvoll. Also Mikrofone. Mikro dranhängen, genau. Und kannst das dann ein bisschen professioneller schon machen. Also ich bin als Ex-Hundehalter ja immer ein bisschen verwirrt, wenn ihr von Camcorder redet und von HD. Also erst einmal denke ich immer an meinen Hund mit HD, ist ja nicht so gut für einen Hund. Also Hüftdysplasie, das ist eine Fehlschaltung der Hüfte. Und immer wenn ihr über Camcorder redet, ich weiß nicht, das mag an meinem Alter liegen, dann denke ich an diese Dinger, wo man eine VHS-Kassette reintut. Also dieses ausgestorbene Medium mit dem sich drehenden Magnetband. Ihr meint schon Digitalkameras, oder? Also sowas, was ich jetzt beim Elektronik-Großhandel ums Eck für irgendwo 150, 200 Euro nachgeschmissen bekommen oder... Ja, gut, da gibt's ja auch Unterschiede. Also, so wie bei allen technischen Geräten. In Form und Farbe, ja, klar. Schon auch in der Ausstattung, die du dabei hast. Wieso? Also, was das Gerät selbst von Haus aus schon mitbringt an Funktionen, wie gut der Zoom ist, wenn du Zoom brauchst. Aber den kannst du ja gar nicht. Ach so, klar. Natürlich, Kamera, du hast ja wenn logisch. Du das mit einer Kamera solltest du schon auch jemanden haben, der das Ding bedient. Nach gut, Möglichkeit. Zum Beispiel demnächst werde ich eine Folge aufnehmen, da bin ich alleine und werde dann nur mit Fernbedienung arbeiten. Wie Fernbedienung? Ja, du kannst, es gibt zur Kamera eine Fernbedienung und da kannst du dann praktisch automatisch selbst hinzoomen und wegzoomen und so. Für eine Kamera eine Fernbedienung? Also wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie ein ferngesteuertes Auto so? Jetzt fahr dahin? Oder, eine kleine Fernbedienung. Und da zoomt. Ein- und ausschaltest die Aufnahme, oder so meinst du? Ach so? Auch, ja. Und man kann hinzoomen und wegzoomen und. Also das einzige Ding, was ich als Kamera in der Hand hatte, war so ein, ich weiß nicht, sah aus wie eine Zigarettenschachtel mit einem ausklappbaren Monitor und da war sowas nicht dabei. Also ich meine, das war auch nur ein Werbegeschenk. Aber Also ich habe mich mit dem Medium Video so noch nicht beschäftigt. Darum bin ich verwirrt mit der Kamera Fernbedienungsfunktion jetzt. Mhm. Also wie willst du denn das überprüfen, wenn du mit der Fernbedienung jetzt zoomst? Mhm. Und du stehst jetzt vor dieser Kamera. Oder schließt du da noch einen Monitor an? Ich habe ja einen Monitor, den, wo ich da ausklappen kann. Und den drehe ich einfach auf meine Seite und dann ist gut. Und dann sehe ich das ja, wie ich im Bild bin. Ach so. Wie gesagt, ich habe mich mit Kameras noch nicht so beschäftigt. Also. Macht ja nichts. Habe ich schon erwähnt, dass die Podwiki eigentlich hundefreundlich ist und warum du eigentlich nie deinen Hund mitbringst? Mein Hund, ja. Naja, nachher stört er jemanden, wenn der rumbellt und... Oh, da führen wir noch ein extra Zimmer. Da dürfen wir rein. Das Hundezimmer? Ja. Ich bring den das nächste Mal mit. Okay. Ja. Das Pott-WG-Maskottchen. Aber hallo, wir suchen eh noch ein Logo. Wie sieht es dann mit der Software aus? Also mit was schneidest du Reiten? Du musst das ja auch irgendwie schneiden. Also ich denke mir jetzt bei Videos wahrscheinlich noch mehr als bei Audio, oder? Das kommt, ja. Also die Schneiderei da wärst wahnsinnig. Vor allem, es gibt ja auch diverse Tools. Also ich habe jetzt Erfahrung gemacht, einmal mit dem, also wenn man Windows-User ist, dann kennt man ja diesen Movie Maker. Von da mal kurz einen Abstecher zum Mac, zu iMovie. Dann mal kurz zu Final Cut Pro. Das ist dann schon teure Angelegenheit. Da gibt es aber auch eine kleinere, die normale Final Cut. Ja, die kann auch. Die ist nicht ganz so aufgeblasen. Okay. Also jetzt Final Cut Pro 300, also wo ich so Linux-User ja bin sowieso, habe ich gerade so ein Geistesblitz. So ein Titel im Kopf. Ich meine, ich habe das noch nie ausprobiert, aber Open Source ist ja, ne, sollte ja nicht schlecht sein. Da gibt es doch dieses Lives, heißt das. Wie heißt das? Lives. L-I-V-A-S. Das ist auch ein Videoschnitt und Editierprogramm und sowas. Ich denke, sowas kann man. Ja, klar, für Linux. Mhm. Ich denke, sowas kann man dann auch nutzen. Also ich muss das tatsächlich mal ausprobieren. Mhm. Ja, gut. Dann mal ein paar Aufnahmen mit meinem Notebook machen. Wie ich denn mein Notebook bespreche oder so und dann einfach mal was anderes versuchen zusammenzuschneiden, ein paar Übergänge oder so. Ja, also Standardkrams. Also ich finde das gute Idee, ich probiere das auch mal aus und dann können wir vielleicht wenn wir uns wieder mal treffen, mal spezifisch auf das Videogeschichte ein. Also, ich wäre dafür, dass wir uns jetzt regelmäßig hier treffen, weil es doch sehr gemütlich ist und nachdem sowieso Conny hier den Putzplan beachtet, können wir da auch ruhig mal wenn Party machen. Ja, klar. Jo, doch toll. Na gut. Dann, Leute, seid mal nicht böse. Ich denke, wir haben so ziemlich alles geredet, weil ich jetzt dann auch schon bald wieder weg muss. Ich habe nur einen Termin mit dem Solarium. Und ja, was für ein Salat? Mit dem Solarium. Oh, nicht von Essen reden, ich habe Hunger. Ich muss jetzt noch essen. Sexy machen. Und braun werden. Aber hallo. Ich denke, nachdem Ray beim Kaffeekochen die Küche auseinandergenommen, wenn ich da hinten so hingucke. Naja. Ich stehe nicht dem Putzplan. Sollten wir besser essen gehen. Ich koche. Also. Ihr seid eingeladen. Und wer jetzt auf nachher wieder? Raiden wäscht ab. Nein, das mache ich schon alles. Ja. Meine Küche, mein Reich. Heiliges. Also du kochst und räumst nachher wieder richtig auf. Also du betonierst wieder alle Vorurteile. Das ist ja toll. Ich habe sie aber gut gezogen. Definitiv. Das geht ja nebenher. Also. Na gut. Dann mach ich mal los. Wir sehen uns. Bis später. Servus. Okay, ciao. Tschüss. Podcast Community.